Es ist daher heute eine neue Staatsgründung in Deutschland erfolgt. Eine Staatsgründung, die das Eigenartige besitzt, dass sie von vornherein nicht im Staat das Primäre sieht, sondern in der geschlossenen Volksgemeinschaft, im Volke selbst. Etwas, und das ist entscheidend, meine Zuhörer, was es bisher in der deutschen Geschichte noch nicht gegeben hat. Es gab in der deutschen Geschichte bisher wohl ein christliches Reich, also das Christentum als Grundlage. Zweitens, es gab dann staatliche Reiche, also den Staatsgedanken als Grundlage. Heute ist zum ersten Mal, seit es Deutsche auf dieser Welt gibt, das Volkliche, der Volksgedanke die Grundlage des Staates geworden. Wir können daher heute sagen, wenn es früher gab ein römisches Reich deutscher Nation, dann gibt es heute rassenmäßig gesehen ein germanisches Reich deutscher Nation. Es ist dabei belanglos, ob dieses germanische Reich deutscher Nation schon alle Deutschen umfasst, sondern entscheidend ist, dass es diesen tragfähigsten Gedanken der Zukunft nun verwirklicht und barmherzig gegen alle Widersacher und gegen alle Versuche, alte Überlieferungen oder alte Meinungen, Auffassungen staatlicher oder sonstiger Art dagegen in Front zu bringen. Dies bedeutet sowohl eine Überwindung unserer religiösen Zersplitterung, als aber auch eine Überwindung unserer parteimäßigen Zersplitterung. Denn auch dies war tragisch, dass in der Zeit, in der wir vielleicht doch noch manches hätten nachholen können, außer unserer allgemeinen staatlichen, unzulänglichen Führung, begründet in der nicht richtigen Organisation, außerdem noch gehemmt waren durch die Parteien, die sich anschickten, das Erbe der Konfessionen und der Dynastien zu gleicher Zeit zu übernehmen.